Schwangerschaftsgestose. Man unterscheidet eine Frühgestose in der 6. bis 14. Woche und eine Spätgestose, die man auch Schwangerschaftstoxikose nennt. Die Gestose manifestiert sich in Bluthochdruck, Eiweißverlust über die Niere, Krämpfen, Schwangerschaftseklampsie, Übelkeit und morgendlichem Erbrechen. Das gesamte Bild zeigt die Abwehr gegen das Kind und teils konkrete, teils symbolische Versuche, das Kind loszuwerden. Das Eiweiß, das man über die Niere ausscheidet, wäre eigentlich für das Kind von größter Wichtigkeit. Indem man es aber verliert, wird es dem Kind nicht zugeführt. Man versucht, sein Wachstum zu verhindern, indem man den Baustoff ausscheidet. Die Krämpfe entsprechen dem Versuch, das Kind auszutreiben, wie bei den Wehen. All diese relativ häufigen Symptome zeigen den oben beschriebenen Konflikt. An der Stärke und der Gefährlichkeit der Symptome kann man gut ablesen, wie stark die Ablehnung des Kindes gewichtet ist oder wie weit sich die Mutter zur Anerkennung des Kindes durcharbeitet. In der Spätgestose finden wir bereits ein viel extremeres Bild vor, das nicht nur das Baby, sondern auch die Mutter ernstlich gefährdet. Bei diesem Krankheitsbild wird die Durchblutung der Plazenta rigoros gedrosselt. Die Austauschfläche der Plazenta ist 12 bis 14 Quadratmeter groß. Bei der Gestose sinkt die Fläche auf etwa 7 Quadratmeter herab, bei 4,5 Quadratmeter stirbt die Frucht. Die Plazenta ist die Kontaktfläche zwischen Mutter und Kind. Wird ihre Durchblutung gedrosselt, entzieht man diesem Kontakt das Leben. So führt die Plazenta-Insuffizienz in einem Drittel aller Fälle zum Tod des Kindes. Wenn ein Baby die Spätgestose überlebt, ist es meist sehr klein, unterernährt und sieht greisenhaft aus. Die Spätgestose ist der körperliche Versuch, das Baby zu erdrosseln, wobei die Mutter ihr eigenes Leben riskiert. Als für Gestose gefährdet gelten in der Medizin Diabetikerinnen, Nierenkranke und besonders dicke Patientinnen. Betrachten wir diese drei Gruppen aus unserer Sicht, so zeigt sich, dass sie ein gemeinsames Problem haben. Liebe. Diabetikerinnen können keine Liebe aufnehmen und damit auch keine geben. Die Nierenkranken haben Partnerschaftsprobleme und die adipösen Patientinnen zeigen durch ihre Fresssucht, dass sie ihren Liebesmangel durch Nahrung zu kompensieren versuchen. So ist es wenig erstaunlich, dass Frauen, die mit dem Thema Liebe Probleme haben, auch Schwierigkeiten haben, sich für ein Kind zu öffnen.